800. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch übrigens zu unserer letzten Woche vor der Sommerpause. Heute Nacht, wie immer montags, eine offene Sendung. Wenn ihr euch also mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Es geht los mit Markus und der ist wie alt? 18 Jahre, stimmt das? Hallo, Markus. Ja, hallo Domian. Ja, du bist dran. Jo, also mein Thema heute. Heute? Und zwar, mir ist was am Wochenende passiert und ich war auf der Party von meiner Freundin. Ja? Ja, und wir waren dann halt im Partykeller, die Eltern waren dabei, die Denise, meine Freundin, und dann war da noch der Ex-Freund von der Denise, der Andreas. Mhm. Ja, und zwar haben wir dann ein bisschen was getrunken gehabt. Und dann meinte der Vater auf einmal so, ja, Marcel, komm mal mit nach oben. Die Denise ist ins Bett gegangen, der Markus lag unten betrunken am Schlafen und die Frau von dem Vater von der Denise war auch schon im Bett. Ja, und zwar meinte er dann so, ja, hast du Lust, mit ins Bett zu kommen? Mhm. Er meinte halt, hättest du Lust, mit meiner Frau zu schlafen? Du? Ich sollte mit seiner Frau schlafen. Also mit deiner Schwiegermutter in Spee? Ja. Oder so, ne? Ja, und ich meinte dann so zu ihm, du hör mal, du hast getrunken, du weißt nicht mehr, was du sagst. Mhm. Und er meinte so, doch, doch, ich weiß, was ich sage, ging dann an den Schrank dran und holte dann so eine DAT-Kassette raus, hat die dann in den Rekorder reingetan und zeigte mir dann ein Video, wo der Freund, der Ex-Freund von der Denise mit seiner Mutter am Schlafen war. Mhm. Sex hatte. Ja, ganz genau. Das hat er gefilmt. Das hat er gefilmt und er wollte das bei mir auch filmen. Ja. Ja, ich meinte dann so... Nee, jetzt hast du am Anfang so viele Namen genannt und der war da und sie war da und der war besoffen. Denise war wo? Denise war zuerst im Keller und so gegen 4 Uhr ist sie dann ins Bett gegangen. Und als der Vater von Denise diese Bitte an dich herantrug, lag sie schon im Bett, oder lag was? Lag sie schon im Bett, ja. Mhm. Und wieso hat sie sich nicht um dich gekümmert? Warum bist du nicht mit zu ihr ins Bett gegangen? Ja, das ist halt so. Wir sind zwar zusammen, aber das ist, wir schlafen halt nicht miteinander, noch nicht. Mhm. Was hat sie denn gedacht, wo du bist? Ja, dass ich halt im Keller bin am Feiern. Immer noch? Ja, klar. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass du da erstmal gelinde gesagt sehr baff warst, oder? Ja, ziemlich. Oh ja, und was hast du gesagt? Wie hast du dich verhalten? Ja, ich habe halt gemeint, dass er halt betrunken wäre. Mhm. Dass er das nicht ernst nimmt, was er da sagt. Mhm. Daraufhin hatte er halt mir die Kassette gezeigt. Mhm. Und meinte, so glaubst du mir jetzt, dass ich das ernst meine, dass das kein Spaß von mir ist. Und dann meinte ich so, du hör mal, ich kann das nicht machen. Während er dir die Kassette gezeigt hat, war da seine Frau schon dabei? Nein, die Frau, die war im Bett. Mhm. Die lag im Bett. Mhm. Und ich meinte dann so zu ihm, dass ich das nicht machen kann, dass ich, ja, wie soll ich jetzt sagen, dass ich nicht mit dem Schwanz denke, sondern mit dem Kopf. Mhm. Und er meinte dann so, ja, man sollte vielleicht öfter mal mit dem Schwanz denken. Mhm. Und dass er halt Lust hätte, uns dabei zu filmen. Mhm. Ja, und dann, was hast du gemacht? Ja, ich habe dann gesagt, nee, du, hab keine Lust da drauf. Und daraufhin meinte er halt so, und jetzt, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann verbiete ich dir den Kontakt mit meiner Tochter. Mhm. Ja, und hat dann probiert, mir mit Gewalt die Hose runterzuziehen und mich mit ins Schlafzimmer zu schleifen. Ja. Mhm. Und dann? Ja, ich habe dann meine Klamotten gepackt und bin zu einem guten Freund gefahren, der auch da in dem Ort wohnt. Mhm. Hast du Kontakt mit Denise gehabt danach schon? Nein. Warum nicht? Weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Wie ich halt, ich kann jetzt nicht vor die treten und sagen, du hör mal, so und so. Wie lange bist du mit Denise zusammen? 2 Wochen. 2 Wochen, ganz frisch. Ja. Mhm. Was hast du denn überhaupt überlegt, wie du jetzt weiter vorgehen sollst? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich bin in einer Familie groß geworden, wo sowas eigentlich... ist eine schier unglaubliche Geschichte irgendwie, ne? Ja, denke ich. Ich habe auch immer, wenn ich bei dir so zugehört habe und irgendjemand hat sowas erzählt, da habe ich immer gedacht, ach komm, der redet ja nur. Mhm. Bis einem sowas selbst passiert, dann glaubt man das ernst. Mhm. Hat denn dieser Mann versucht, dich noch gewaltsam zurückzuhalten? Ja, klar, er meinte halt, ach komm, jetzt bleib hier, und hat die Tür zugehalten und so. Aber ich weiß nicht, ich bin dann irgendwie da rausgekommen, irgendwie. Gab es eine Rangelei? Einfach nur weg, einfach nur raus hier, bloß weg da. Hm? Gab es eine Rangelei? Es gab keine Rangelei, nein, er wollte jetzt nicht gewalttätig zu mir, er hat halt einfach nur probiert, mich da zu behalten, die Tür zu halten und so weiter. Selbst wenn es so wäre, wäre es keine Entschuldigung. Aber wir unterstreichen nochmal, du hast gerade ja auch gesagt, dass er nicht sehr betrunken war, ne? Nee, nicht so, dass er nicht mehr weiß, was er tut. Er wusste schon, was er tut. Wundert sich denn jetzt deine Denise nicht, dass du nicht mehr anrufst? Ja, weiß ich nicht. Wenn man 2 Wochen zusammen ist, ist das alles noch so frisch, dass man irgendwie ständig kontaktiert und man redet, vor allem wenn man zusammen eine Party gefeiert hat. Ja, klar. Ja, wie alt ist Denise? 15 erst? Ja. Meine Mutter hat eben auch so gesagt, von wegen, sie glaubt halt, dass das irgendwie professionell aufgezogen wird und dass Denise die Jungs anschleppt, das glaube ich allerdings nicht. Ja, vielleicht weiß diese arme Denise überhaupt nicht, was da los ist. Ja, also ich denke schon, dass sie das weiß. Also deine Mutter, du hast es deiner Mutter erzählt? Ich habe das meiner Mutter erzählt, weil ich kam da drauf einfach zu dem Zeitpunkt nicht klar. Du glaubst, dass Denise das weiß? Ich denke schon. Inwiefern? Ja, sie meinte halt damals, sie ist mit Andreas auseinandergekommen durch so eine Geschichte, die da passiert ist, die sie ihm einfach nicht verzeihen kann. Und wem nicht verzeihen kann? Ja, dem Andreas, dem Ex-Freund, der das gemacht hat. Achso, der hat das gemacht. Der auf dem Video drauf ist. Und du meinst, sie meint diese Geschichte? Ich denke, sie meint diese Geschichte. Was rät deine Mutter dir denn? Meine Mutter meint, den Kontakt komplett abbrechen. Anzeige machen oder so. Aber ich denke da eher so. Wie ist dir, welche Gefühle hast du denn zu diesem Mädchen? Das ist ja noch alles sehr frisch. Hat das unglaublich reingehauen oder ist es so eine Sache, wo man denkt, naja, ist so ganz nett, aber muss vielleicht auch nicht sein? Nein, auf meiner Seite ist es ehrlich kein Larifari. Das ist schon ziemlich. Ich habe mich ziemlich in sie verliebt. Also es ist wirklich eine heikle Sache, heikle Geschichte. Und mit der Anzeige ist insofern zumindest mal bedenkenswert, wenn auch nur der leiseste Verdacht besteht, dass da irgendwie, dass das alles eine Intrige ist und dass das alles eingefädelt worden ist. Nur ist sie erst 15 Jahre alt. Wie lange? Wann wird sie 16? Keine Ahnung, irgendwann nächsten Jahres. Ich überlege gerade, letztendlich hat das Ganze sowieso ja nur noch eine Chance, wenn du mit dem Mädchen darüber redest. Ich finde allerdings auch, dass man einer 15-Jährigen auch so etwas zumuten kann. Finde ich schon. Während ich jetzt darüber so nachdenke, finde ich das eigentlich ja. Damit sie weiß, was ihre Eltern da anstellen und welchen üblen Einfluss die Eltern auf ihr Leben ausüben. Nehmen wir mal an, sie weiß es nicht. Kann diese Geschichte ja zur Folge haben, dass der Vater ihr Glück kaputt gemacht hat jetzt. Ja, klar. Ich weiß aber auch nicht, wie der Andreas damit klarkommt. Der war an dem Sonntag mit auf der Party. Er weiß ganz genau, was passiert ist. Sprich mit ihm nochmal. Sprich mit ihm nochmal und lass dir mal erzählen, wie da genau die Einzelheiten waren. Du kannst ja über ihn auch rauskriegen, wie das mit dem Mädchen ist, ob er denkt, sie weiß das und wie die auseinandergekommen sind und du erfährst ja noch viel mehr. Das würde ich eigentlich vielleicht zuallererst machen, mit dem Andreas erstmal reden. Ja. Dann über kurz und lang mit Denise und dann würde ich nochmal in Ruhe, vielleicht auch mit deinen Eltern überlegen, was diese Anzeige betrifft. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich an Andreas rankommen soll, der geht zurzeit zum Bund und so. Und ich habe ihn ja auch nur durch Denise kennengelernt. Daher weiß ich jetzt gut, wie ich an den Rand treten soll. Da kann ich jetzt keinen schlauen Tipp geben. Nee, in der Regel kommt man immer an Leute ran, vor allen Dingen so im weiteren Bekanntenkreis, wenn man das irgendwie einfädelt, klappt das schon. Das ist aber eine Geschichte, du. Ja, du. Also, geh mal so vor, wie wir das gerade besprochen haben. Jo, alles klar. Alles Gute. Jo. Tschüss, ja. Markus. Jo, tschüss. Tschüss. Nadine, 20 Jahre alt, ist am Telefon. Hi, Domir. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Und zwar, ich habe folgendes Problem. Ich habe vor einem halben Jahr ungefähr mal bei dir angerufen. Ja. Und da war ich noch mit einem Türken zusammen und da hatte ich halt dieses Problem, dass der Vater was nicht wissen durfte, dass ich mit ihm zusammen war. Und da hast du zu mir gesagt, er sollte sich entscheiden zwischen seinen Eltern und zwischen mir. Ja, und im Endeffekt hat er sich nachher für seine Eltern entschieden. Das ist jetzt ein halbes Jahr her. Also du hast ihn vor diese Alternative gestellt? Ganz genau. Ja. Gab es da eine große Auseinandersetzung, Zoff? Ja, er hat es nicht akzeptiert, dass ich ihn vor dieses Ultimatum gestellt habe. Ja, und dann habe ich dann gesagt, ist okay, dann vergessen wir die ganze Sache. Ja, und jetzt muss er halt dann nächstes Jahr sowieso heiraten und daher hat sich das dann sowieso erledigt. Er muss nächstes Jahr sowieso heiraten? Ja, ganz genau. Weil er versprochen war schon? Ganz genau. Wusstest du das eigentlich vorher? Nee, das wusste ich nicht. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich erst gar keine Beziehung mit ihm versucht aufzubauen. Wie hast du das erfahren? Durch seinen Freund, also besten Freund. Im Nachhinein, jetzt nachdem Schluss ist? Ja, genau. Im Nachhinein habe ich das auch erfahren. Du wolltest mir aber irgendeine Rückmeldung geben, oder? Bitte? Du wolltest mir irgendeine Rückmeldung geben mit diesem Anruf, oder weswegen, was ist dein Thema heute? Nee, mein Thema war eigentlich, jetzt ist folgendes Problem, ich habe mich jetzt in seinen besten Freund halt verliebt. Auch einen Türken? Ja, ganz genau. Mhm. Und mein Ex-Freund versucht mir jetzt das Leben halt schwer zu machen. Er terrorisiert mich, von wegen ruft hier an, legt auf, kommt vorbei, hupt hier laut vor der Tür rum, dass ich schon mit meinen Nachbarn Ärger bekomme. Gestern hatten wir dann eine ziemlich große Auseinandersetzung. Ja, und er sagt einfach, ich möchte ihn jetzt angeblich das Leben zur Hölle machen und mit Orhan, also meinem besten Freund, genau das gleiche abziehen, wie ich mit ihm abgezogen habe, obwohl ich da eigentlich gar nichts gemacht habe. Und jetzt wollte ich dich fragen, was ich dagegen tun kann, also dass er mich endlich in Ruhe lässt. Das ist natürlich sehr schwierig, aber ihr redet doch miteinander. Ja, jetzt nicht mehr, seit gestern nicht mehr. Ja gut, aber die Möglichkeit besteht immer noch, wieder eine Gesprächsebene zu finden. Also nicht mehr mit ihm, nein. Nicht mit ihm. Mir gestern was auf den Kopf gehauen, daher habe ich eine leichte Gehirnerschütterung und für mich ist dieser Mensch einfach nur gestorben. Mhm. Dann macht es die Sache jetzt noch schwieriger. Ja, ganz genau. Was sagt denn dein neuer Freund zu der ganzen Sache? Ja, ich bin ja noch nicht mit dem zusammen, weil mein Ex-Freund das halt irgendwie immer wieder auseinanderschüttelt, so von wegen, lass die Finger von der. Wie kann er das denn auseinanderschütteln, wenn ihr beide schon irgendwie zusammen wart? So habe ich es gerade verstanden. Ja. So ein bisschen zumindest. Ja, also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Entweder lässt mein jetziger Freund oder zukünftiger Freund das so beeinflussen, oder er hat Angst. Gut, aber was sagt er denn? Er muss ja irgendeine Stellung beziehen. Ja, er sagt genau das gleiche wie ich. Der ist doof und er würde am liebsten nicht darauf hören. Mhm. Aber mein Ex-Freund würde dann halt zu meinem zukünftigen Freund, zu den Eltern gehen. Und? Ja, und dann würde er natürlich Ärger kriegen von wegen deutsche Freundin und so. Also ist das gleiche Spiel diesmal wieder so? Ja, ganz genau. Ich verliebe mich irgendwie immer in die falschen Männer. Es hätte ja sein können, dass es jetzt ein Junge aus einer türkischen Familie ist, wo das kein Problem ist. Das gibt es auch Gott sei Dank sehr oft. Die Eltern sind nicht ganz so streng. Also die haben mich schon gesehen und auch guten Tag gesagt, aber sobald die hören deutsche Freundin, da ist vorbei. Mhm. Das heißt, du bist im Prinzip erpressbar jetzt. Ja, genau. Mhm. Und ich bin echt am Ende, ich weiß nicht, was ich machen soll, keine Ahnung. Also ich meine, der Ex-Freund hat natürlich überhaupt letztendlich gar keine Schnitte, wenn er, so wie du es gerade erzählt hast, dass er sowieso nächstes Jahr heiratet, dann hättet ihr ja im Prinzip sowieso keine Perspektive gehabt. Er hätte dich noch ein Jahr genossen und das wäre es dann gewesen. Ja, ganz genau. Und deshalb verstehe ich auch nicht, warum er mir das dann heute alles so schwer macht. Mhm. Ja gut, das ist verletzte Eitelkeit und du hast ja letztendlich Schluss gemacht. Er fühlt sich in deine Ehre gekränkt und das kann man schon alles nachvollziehen. Aber jetzt hast du das im Prinzip das gleiche Spiel, nur mit einem veränderten Namen am Laufen, ne? Ganz genau. Ja. Also du hast eine doppelte Problematik. Einmal setzt dir dein Ex-Freund zu. Und du hast die neue, alte Problematik wieder am Hals, dass du eigentlich mit einem türkischen Jungen zusammen bist, dessen Eltern nicht wollen, dass er mit einem deutschen Mädchen verbandelt ist. Ganz genau. Ach, Nadine. warum suchst du dir immer so komplizierte Sachen? Ja, keine Ahnung, ich bin ein komplizierter Mensch, also brauche ich auch also, komplizierte Sachen. Nein, so einfach ist es nicht. Ich glaube, dass du jetzt wirklich genauso wieder vorgehen musst wie bei dem ersten Mal. Dass du versuchen musst, eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen mit deinem neuen Freund, mit ihm gemeinsam berätst, wie man jetzt vor allen Dingen das Problem mit dem Ex-Freund los wird. Und du abtasten musst, ob er wirklich zu dir hält oder ob das auch wieder nur so eine geheime Geschichte ist, die irgendwie unter der Decke gehalten werden muss. Und wenn es eine geheime Geschichte sein muss, die unter der Decke gehalten werden will, dann mach es nicht mit, Mensch. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Nee, das ist nicht leichter gesagt als getan. Du bist ja nur eigentlich schon ein gebranntes Kind nach dem, was du erlebt hast. Warum tust du dir denn immer so etwas an? Das ist doch demütigend, sich verstecken zu müssen. Ja, weiß ich, aber ich kann da nichts für. Doch, da kannst du schon was für. Da muss man dann auch mal solchen Leuten, die einen in eine solche Situation hineinziehen wollen, aus dem Wege gehen. Liebe hin, Liebe her, Verliebtheit hin, Verliebtheit her. Es macht dich so klein, es verletzt dich, das ist doch so verletzend für dich auch. Du wirst ja gar nicht als Mensch, als gleichberechtigter Mensch wahrgenommen, das ist doch ungeheuer diskriminierend. Ja, natürlich, aber ich habe mich immer so in den verliebt und... Wie kann man denn in jemanden verliebt sein, der letztendlich nicht zu einem steht? Ja, keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht, Wäre vielleicht noch vertretbar, wenn du mit ihm eine solche Ebene hättest, dass du spürst, dass er sich auch darum bemüht oder dass er ringt. Ja, ich sag mal so, er bemüht sich ja. Zum Beispiel heute, als ich ihn dann gesehen habe und die Eltern waren dann auch da, er hat mich zum Beispiel nicht weggeschickt. Er hat dann ganz normal mit mir weitergesprochen, obwohl die Eltern da waren. Ja, das ist schon mal nett. Ja, denke ich auch. Aber ich denke mal, wenn die Eltern Näheres wissen, dass es dann doch etwas Ärger geben würde. Dann rede mit ihm ganz ausführlich, berede dieses Problem ganz ausführlich mit ihm. Ja, dann habe ich ihn wieder verloren. Ja, aber das ist dann halt so. Vielleicht, es kann ja auch sein, ich will es ja nicht alles jetzt runterreden, wenn du ganz, ganz intensiv mit ihm darüber redest, über das Problem, das tut ihm ja auch gut, er hat ja vielleicht auch niemanden, mit dem er richtig darüber reden kann. Hast du vielleicht den Eindruck, dass er schon sehr zu dir hält, aber irgendwie so sehr gefangen ist noch in seiner alten Welt, dann kannst du ihm ja auch wieder helfen. Aber Grund, bei ihm zu bleiben, hast du nur, wenn du merkst, dass er sich auch wirklich bemüht. Wenn er das nicht tut, lass ihn fallen. Wenn er sich nicht bemüht um dich und um euch, lass ihn fallen. Wenn er sich ein bisschen bemüht, bleib bei ihm. Ein kleiner Schritt ist sicher für ihn, der in einer solchen traditionellen Welt gefangen ist, sicher auch schon ein großer Schritt. Das musst du dann auch würdigen. Oh Gott. Also ich glaube, das Hauptproblem im Moment ist jetzt dein neuer Freund. Und dass du dann auch gemeinsam mit ihm Strategien überlegst, dann den Ex-Freund loszuwerden. Ich glaube, das wird sich auch erledigen. Der ist jetzt noch ein bisschen beleidigt und zappelt darum. Ja, aber es ist jetzt schon ein halbes Jahr her, dass ich mit ihm auseinander bin. Mhm. Und ich denke mal, da wird immer so weitermachen. Egal, ob ich jetzt versuche, mit seinem besten Freund was aufzubauen oder mit ihr. Wie reden denn die Jungs überhaupt miteinander darüber? Das ist auch alles so undurchschaubar im Moment. Ja, also, mein Jetziger, also, weil hier bei mir in der Gegend wird rum erzählt, dass ich schon mit ihm zusammen bin und so weiter. Und er sagt dann halt einfach nur, und wenn ich mit Nadine zusammen bin, das geht euch alle einen feuchten Scheißdreck an, auf gut Deutsch gesagt, das hat euch alle gar nicht zu interessieren, weil das ist die Sache zwischen Nadine und mir. Den Kommentar gibt dann mein zukünftiger oder jetziger Freund ab. Ja, das bringt uns jetzt nicht viel weiter, was er da so allgemein sagt. Mich interessiert, ob die beiden Jungs miteinander reden und was dein Freund zu der jetzige Freund oder eventuell Freund zu dem Ex-Freund sagt. Das ist entscheidend. Ja, er sagt einfach nur, lass uns in Ruhe und das ist unsere Sache und mehr sagt er nicht. Er sagt zu ihm genau das Gleiche, wie er auch zu den anderen Leuten hier sagt. Da muss er vielleicht auch mal ein bisschen andere Seiten aufziehen, dass er der Ex-Freund dich in Ruhe lässt. Also, Nadine, jetzt ist erstmal angesagt, dass du dass du viel und ausführlich mit deinem eventuellen neuen Freund reden musst, um zu wissen, woran du bist. Ob er es wert ist, dass du diese Durststrecke jetzt gehst. Mhm. Und wenn du merkst, dass er sich auch nur ein bisschen bewegt, bleib bei ihm. Wenn er sich überhaupt nicht bewegt und sich einfach nur mit dir schmücken will und den Sex haben will und weiß ich was und keine Perspektive aufzeigt, dann geh. Geh. Es ist so demütigend für dich. Ja, ich werde das versuchen. Ich hoffe, dass du mich in einem halben Jahr wieder anrufst und mir eine schöne Geschichte erzählst. Das wäre ganz toll. Ruf mich mal nochmal an. Ja, darf ich das tun? Ja, wenn ich durchkomme, das ist ja so schwer. Ja, es ist sehr schwer. Aber versuch, es hat ja jetzt auch geklappt. Ja, okay. Alles Gute. Okay, danke schön, Ciao. Domian. Tschüss. Michael, 17 Jahre alt. Stimmt das? Ja, hallo. Hallo Michael, was ist dein Thema? Und zwar habe ich ein kleines Problem. Ich bin seit einem Jahr mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Noch? Hallo? Ja? Seit einem Jahr bist du mit deiner Freundin zusammen, ja? Ja, noch. Und gestern war ich im Schwimmbad. Mhm. Und da habe ich einen Jungen kennengelernt, der mich sexuell erregt hat. Und dann haben wir das erste Mal zusammen gemacht. Die bitte sofort beim ersten Mal im Schwimmbad? Ich stand unter der Dusche. Mhm. Und er hat mich beobachtet. Mhm. Und als wir dann alleine in der Dusche waren, im Duschraum, mhm. ist er dann an mich rangekommen und hat mir halt ein paar Dinge gesagt. Ein paar Dinge gesagt? Die mich auch erregt haben. Was hat er denn zu dir gesagt? Ja, dass ich gut gebaut bin. Mhm. Dass er mich schon mal gesehen hat und mich sympathisch findet. Mhm. Und naja, er hat dann gemerkt, dass sich bei mir da unten was tat. Mhm. Naja, und dann kamen wieder Leute rein und da hat er mich gefragt, ob man nicht bei ihm zu Hause, also in der Gartenlaube seiner Eltern, ob ich Interesse hätte, mal das erste Mal mit ihm was sexuell zu unternehmen. Hat er dich unter der Dusche gefragt? Mhm. Und dann? Naja, wir sind dann nach dem Baden zu ihm in die Laube gefahren. Sagst du mir noch das Alter von ihm? Der hat auch 17. Mhm. Und ja, dort haben wir es dann das erste Mal gemacht, sozusagen. Mhm. Und wie war's? Hm? Michael. Hallo? Jetzt hat er aufgelegt. Jetzt hat er sich geschämt, wahrscheinlich. Es geht weiter mit Beatrice und die ist 26 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Erstmal, ich bin ein ganz großer Fan von dir und den Simpsons. Aber mein Thema... Du bist ein ganz großer Fan von mir und? Und den Simpsons. Ach, den Simpsons? Ja. Ich hatte verstanden, und den 5-5. Den Simpsons und ein Fan von Simpsons und von Domian. Ja, aber mein Thema ist eigentlich Brustvergrößerung. Und zwar habe ich morgen einen Gesprächstermin beim Arzt und ich werde wohl darauf hinarbeiten müssen, dass die Krankenkasse mir das bezahlt. Für mich ist das ganz wichtig, also eigentlich schon seit meiner Pubertät. Mhm. Mein Busen ist so gut wie kaum vorhanden. Ich trage zwar ständig Wonderbars, aber ja, viel bringen tut es auch nichts. Ich habe jetzt momentan leider auch Konflikte mit meiner Mutter, weil die das als für völlig Schwachsinn hält. Und meint, das wäre viel zu gefährlich, obwohl sie mich eigentlich genau kennen müsste. Mhm. Das kommt auch nicht von Seiten meines Freundes, der total lieb ist. Und du bist in einer festen Beziehung? Ja, in einer sehr festen. Mhm. Und für ihn ist das Thema Busen eigentlich überhaupt nicht relevant. Mhm. Aber für mich sehr. Mhm. Also es ist auch so, dass ich zum Beispiel, wenn ich andere Frauen mit großem Busen sehe, ich glaube, ich gucke manchmal mehr hin als Männer. Mhm. Also es hört sich jetzt blöd an, es ist nicht Das heißt, das beschäftigt dich so richtig seit der Pubertät, ne? Ja, ich war auch also sehr lange Zeit erst gestört. Mhm. Magersucht zuerst, dann so einen kleinen Hang zur Fettsucht, dann Bulimie. Und es ist irgendwie, ich fühle mich fast wie ein Transsexueller. Also mir fehlt das Wichtigste zur Weiblichkeit und ich lege viel Wert darauf, weiblich zu sein. Ist es wirklich jetzt übertrieben ausgedrückt, wenn man sagt, dass du eigentlich vorne wie ein Junge aussiehst, mit kleinen an... Also dass es so eine kleine Anhebung ist? Ja, leider. Mhm. Wie waren denn, du sagst, du bist in einer sehr festen Beziehung. Ja. Das heißt, wie lange seid ihr zusammen schon? Also seit einem Jahr und wir wollen auch heiraten. Ja, und dein Freund liebt dich sehr? Ja. Und der nimmt das hin? Ja. Für den ist das nicht wichtig? Für ihn ist es nicht wichtig. Wie war das denn bisher so, die Reaktion von Männern? Ja, eigentlich auch nicht so wichtig, aber ich hatte auch schon eine Beziehung, wo ich glaube ich fast eher dann als Mann wahrgenommen worden bin. Du hast eine Beziehung, wo du eher als Mann wahrgenommen bist? Ich glaube schon. Was heißt das? Ich glaube, dass dieser Freund eigentlich einen sehr großen Hang zu Männern hatte und ich ihm nur wegen meines kleinen Busens gefallen habe. Ach so, weil du dann jungenhaft maskulin aussiehst. Das kann man nicht sagen. Nur eben um den Busen rum, vom Gesicht her überhaupt nicht. Hast du auch schon mal so eine Erfahrung gemacht, dass ein Mann quasi zurückschreckte vor dir, als er dich dann nackt gesehen hat? Kann ich auch nicht sagen, nein. Aber ist es andersrum denn so ein Gefühl für dich, dass du dich eigentlich immer schämst vor den Männern, wenn du den Oberkörper frei gemacht hast? Ja, ich habe mich auch sehr, sehr lange Zeit vor meinem jetzigen Freund verdeckt gehalten. Mhm. und am liebsten Sex im Dunkeln gehabt und so. Mhm. Also es ist nicht das Problem, dass die Männer nicht damit klarkommen. Ja, ich verstehe schon. Ich wollte es nur mal wissen, ob es auch von Seiten der Männer herbe Reaktionen gibt. Aber das ist ja eher deine Geschichte, ne? Dass du dich so unwohl fühlst. Ja. Du wahrscheinlich auch nicht am Strand im Bikini oder gar oben ohne rumläufst, ne? Nein, also wenn irgendwie Badeanzug oder Bikini, dann eben nur ausgestopft. Mhm, mh. Und mein Problem ist jetzt eben auch, ja, erstmal, dass ich einfach möchte, dass das auch wahrgenommen wird, dass es keine Spinnerei ist. So von der Gesellschaft wird ja mittlerweile quasi irgendwie abfällig darüber gesprochen. Wenn man sich die Buße vergrößern lässt, meinst du? Ja, also mittlerweile hört man ja doch eher die Geschichten, dass Pamela Anderson zum Beispiel sich ihren Busen wieder hat verkleinern lassen oder sowas. Klar. Du hast jetzt morgen ein Beratungsgespräch. Ja, und ganz wichtig ist eben auch dann, den Arzt und die Krankenkasse davon zu überzeugen, dass es bezahlt werden wird, weil ich selbst kann es natürlich nicht finanzieren. Wie teuer ist diese Operation, weißt du das? Ich schätze mal 10.000 Mark. 10.000 Mark? Mhm. So viel? Ja. Mhm. Das Gespräch morgen, ist das schon entscheidend? Ja. Weil ist der Arzt autorisiert, darüber dann irgendwie eine Stellungnahme abzugeben für die Krankenkassen oder wie läuft das? Also das wird der zukünftige Chirurg dann sein. Mhm. Und dieser Arzt wird natürlich auch bei der Krankenkasse Ihnen eine Stellungnahme geben. Mhm. Also das, was du mir jetzt gerade geschildert hast, kann ich sehr gut verstehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich ein arges psychisches Problem für dich ist. Ich lehne auch meinen Körper total ab. Ja, ich glaube, also das, was du jetzt geschildert hast, deutet wirklich darauf hin, dass das wirklich es eine Indikation vorliegt. Das heißt, dass die Krankenkasse es eigentlich bezahlen müsste. Dass es nicht um einen kosmetischen Schnickschnack geht, nach dem Motto, ich will auch mal ein bisschen größeren Busen haben. Ich meine, das soll jetzt nicht abfällig gegenüber Transsexuellen sein, aber da wird es ja auch oft bezahlt. Und ich fühle mich ja eigentlich nicht anders. Mhm. Nun haben wir ja leider nicht die Macht oder die Möglichkeit, von hier aus den entsprechenden Arzt, dem Arzt vielleicht einen guten Ratschlag zu geben oder der Krankenkasse etwas nahe zu legen. Ich kann dir nur einfach sagen, dass ich die Daumen für dich drücke. Und was kann ich erzählen? Wie bitte? Und was sage ich am besten? So wie du es gerade mir erzählt hast. Du hast ja wirklich einen Leidensdruck, der damit verbunden ist. Und wenn die Leute das wirklich auch kapieren, dass da ein seelischer Druck hintersteht und steckt, dann wird man das hoffentlich akzeptieren. Ach, das ist natürlich auch, dass meine Mutter überhaupt kein Verständnis dafür hat. Ach, die Mutter, du bist 26 Jahre alt. Du musst das für dich entscheiden. Du bist eine junge Frau. Das habe ich auch schon gesagt, das ist meine Entscheidung. Ja, die Entscheidung wird hier noch nicht mal von meinem Freund beeinflusst oder sonst irgendwie. Es gibt in solchen Fällen oft dieses wirklich dumme Geschwätz von außen, dass die Leute sagen, ach, du siehst doch toll aus, ist doch nett und so. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht in diesem Fall darum, wie du dich fühlst. Und was dieser kleine oder nicht vorhandene Busen mit dir, mit deiner Psyche, mit deiner Seele anstellt, in deinem Leben anstellt. Ne? Und was das für eine Auswirkung auf deinen Alltag hat, das ist die entscheidende Frage. Danke für dein Verständnis. Ja, und mach das wirklich deutlich, dass es dir nicht um eine ästhetisch-kosmetische Geschichte geht. Es geht jetzt um das wirkliche, ein gutes Ich-Gefühl, ein gutes Körpergefühl, welches dir Selbstbewusstsein und letztendlich auch seelische Gesundheit vermittelt. Also ich habe bestimmt nicht ärztlich wie ein Model auszusehen, das ist es nicht. Aber die Weiblichkeit, dass die Weiblichkeit da fehlt. Wie viel soll denn da implantiert werden, deinem Wunsch nach? Also mein Wunsch nach soll das eine gute körbchengroße B sein. Mhm. Also nicht übertrieben. Mhm. Eben ganz normal. Ganz normal. Führe das Gespräch genauso, wie du es jetzt hier mir erzählt hast. Und dann hoffen wir, dass du auf einen guten, sachverständigen Menschen triffst. Dankeschön. Alles Gute, Beatrix. Danke, tschüss. Viel Glück, tschüss. Ja, viel Glück. Danke. 1:29:29 und jetzt machen wir Pause. 1.30 Uhr und 39 Sekunden, Radio 1 Live. Ist hier und das wieder Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute seid ihr themenmäßig wieder im Zug. Ihr könnt euch bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt, mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 110 und die Faxnummer 0800 5678 110 und die Telefonnummer 111 finden. Morgen heißt unser Thema, das sage ich euch jetzt auch schon mal, Liebe macht blind. Die ganze Sendung steht unter dem Thema Liebe macht blind. Heute können wir über jedes Thema reden. Es geht weiter mit Sven. Und Sven ist 17 Jahre alt. Hallo Sven. Hallo Domian. Ja. Hallo. Hallo Sven. Was ist das Thema, dein Thema? Ja, ich habe heute ziemlich Scheiße gebaut. Heute? Ja, heute Abend. Was denn? Das Auto von Vater habe ich genommen mit ein paar Freunden. Hab eine kleine Spritztour veranstaltet. Und die ist dann nicht so gut geendet. Wie ist sie denn geendet? Ja, einen kleinen Crash gebaut. Was heißt Crash? Ja, ich habe die Kontrolle über den Wagen verloren. Wie viele Leute waren im Auto? Bitte? Wie viele Leute waren im Auto? Drei Mann mit mir. Drei Leute, Ja, und dann in den Zaun rein. Gegen einen Zaun gefahren? Genau. Ist da irgendwas passiert? Ist den Leuten was passiert? Nee, Gott sei Dank nicht. Also ist jetzt nur Blechschaden. Naja. Wo befindet sich das Auto jetzt im Moment? Also das habe ich jetzt wieder reingestellt, wo es stand. Ja. Auf dem Parkplatz steht das. Wo es vorher auch stand? Bitte? Wo es vorher auch stand? Ja, genau. Ich verstehe es so schlecht. Besser? Ja, versuchen wir okay. mal. Okay. Du hast ja keinen Führerschein, ne? Du bist 17 erst. Genau, das ist es ja. Mein Vater ist im Moment nicht da. Und die Mutter? Ne, meine Eltern sind getrennt. Naja. Und jetzt muss ich mir irgendwas überlegen, wie ich das meinem Vater erkläre. Wie groß ist denn der Blechschaden? Ja, Beulen und Schrammen. Also er sieht... Aber so groß, dass das auffällt. Und der Zaun ist auch im Arsch, oder was? Ja, das hat keiner gesehen. Ja, ist ja egal. Ja, gut, okay. Ja, ist ja noch schlimmer, ist ja auch Fahrerflucht. Fahrerflucht. Was ist denn das für ein Zaun gewesen? Absperrung zu Bahngleisen. Ja, vertiefen wir das jetzt nicht zusätzlich noch. Die anderen Jungs sind dann abgehauen? Ja, was heißt abgehauen? Die sind dann nachher wieder reingekommen. Aber die stehen auf jeden Fall auf meiner Seite. Ja, was heißt auf deiner Seite? Na, also auf Deutsch gesagt, die ziehen mich in Schwanz an. Was meinst du denn, wie dein Vater reagiert? Wie ist der denn so generell drauf, was solche Sachen angeht? Normalerweise geht es, aber das Auto ist ein Heiligtum. Was ist das für ein Auto? Ein Ford Mondeo. Ford Mondeo, Kombi. Wo ist der Vater jetzt im Moment? Auf Geschäftsreise. Wie lange noch? Bis Mittwochabend. Bis Mittwoch? Im Laufe des Tages kommt er wieder. Kannst du ihn telefonisch erreichen? Nee, im Moment nicht. Oh Sven, ja, das muss jetzt ausbaden. Scheiße gebaut, aber richtig. Große Scheiße. Jetzt musst du auch durch. Ich würde es dem Vater nicht übers Telefon sagen, dann regt er sich unnötig auf, er weiß, in welchen Situationen er steckt. Empfang ihn direkt, wenn er kommt am Mittwoch, mit einer großen Beichte. Also direkt Wahrheit auf den Tisch. Sofort. Ja, sofort. Er kriegt es ja nur eh raus. Und das ist ja nur eine Frage von Stunden wahrscheinlich, dass er zum Auto geht oder von einem Tag und es dann sieht. Ja, auf jeden Fall. Du musst jetzt schön zappeln und es aushalten bis Mittwoch. Scheiße. Ja. Also, es ist übel gelaufen alles. Aber wir wollen immer noch was Positives sehen. Ihr hättet ja auch schlimmer verunglücken können. Na gut, okay. Ihr hättet verletzt sein können oder das Auto hätte noch viel, viel schlimmer ramponiert sein können. Es klingt ja noch alles so, als wäre es noch relativ glimpflich abgegangen. Ja, wann willst du denn den Führerschein machen? Mit 17,5. Mit 17,5. Hoffen wir, dass da nicht auch noch irgendwelche Konsequenzen drohen. Ich hoffe. Ja. Also, übermorgen, ne? Ja. Jetzt auch durch. Mist gebaut, jetzt musst du es auch auslassen. Na gut. Ja? Ja, ich muss versuchen. Tschüss, Sven. Okay, tschüss. Tschüss. Thorsten, 23. Hallo. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Morgen. Dein Thema. Ja, also ich habe auch ziemlich großen Mist gebaut eigentlich. Und zwar, ja, habe ich Also ich wohne mit meiner Freundin seit anderthalb Jahren ungefähr so zusammen. Mhm. Und also wir waren eigentlich oder sind immer glücklich gewesen. Nur sei da, habe ich dann halt hier einen Film gehabt, den Frauen leider wahrscheinlich nicht so gerne sehen. Nennen wir es schlichtweg Pornofilm. Ja, genau, ja. Richtig. Und ja, ich hatte hier einen versteckt mehr oder weniger gehabt. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich ihn eigentlich finden würde. Wo hast du ihn denn versteckt? Ja, das war eigentlich in einer Schublade, die eigentlich nur mir gehörte. Mhm. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich eigentlich rauskriegen würde, dass ich den auch mal gucken würde oder so. Also er lag ganz einfach in der Schublade drin. Man brauchte nur das Fach aufzumachen und sah, dass da eine Videokassette liegt. Ja, war ein bisschen unten drunter, also ja. Ja, das heißt, konnte man. Das heißt, sie hat irgendwann in deine Schublade reingeguckt. Ja, richtig. Den Film gesehen, rausgenommen und in den Videokoller reingelegt. Ja, richtig. Während du mal nicht da warst. Genau. Mhm. Und dann hat sie den halt gesehen, hat den wohl wieder zurückgelegt dann halt in die Schublade. Mhm. Und sie hat sich so ungefähr dann die Stelle gemerkt, wo der Film dann war. Mhm. Ja, und ja, dann habe ich halt den Film mal geguckt halt. Mhm. Und ja, dann ist ihr das halt aufgefallen, dass der Film dann an einer anderen Stelle war. Und ja. Ja, und? Was hat sie gesagt? Ja, sie sagt, hat mich dann gefragt, ob ich den Film geguckt hätte. Und ja, ich habe irgendwie aus Schutzgefühl oder was weiß ich erstmal gesagt, nein, den habe ich nicht geguckt. Mhm. Ja. Und dann sagte sie aber, ja, ich weiß aber, dass du ihn geguckt hast, weil der stand jetzt an einer anderen Stelle und so weiter. Und ja, ich weiß eigentlich, dass sie solche Filme überhaupt nicht leiden kann. Mhm. Es handelt sich aber um einen normalen Pornofilm. Ja, eigentlich schon. Ja, ja. So, was hat sie ihn jetzt, hat sie dir irgendwas angedroht, hat sie eine Szene gemacht? Ja, also sie war erstmal sauer, will ich mal so sagen, hat sich direkt verzogen, hat eigentlich gar nichts mehr gesagt. Mhm. Und ja, ließ sich gar nicht mehr mit sich reden. Und ja. Und wie ist die Situation jetzt aktuell? Ja, jetzt, also in der Zwischenzeit hat sie sich dann wieder beruhigt gehabt. Mhm. Und ja, ich hatte ihr eigentlich gesagt, dass ich das nicht mehr tun würde. Mhm. Und so weiter, ja. Nur dann hatte sie halt den Videorekorder präpariert und ich hatte das leider nochmal getan. Das war leider ein bisschen dumm, würde ich so sagen. Ja. Ja. Und was hat sie dann wieder gesagt? Ja, dann hat sie gesagt, also sie hatte beim ersten Mal schon gesagt, wenn ich das nochmal tun würde, dann wird sie mich verlassen. Mhm. Und ich weiß nicht. Hat sie dich jetzt verlassen? Ja, sie hat mich verlassen. Wie bitte? Ja. Das sagst du jetzt nach 3 Minuten, dass sie dich wegen eines blöden Pornofilms verlassen hat? Ja, das ist richtig. Die ist jetzt aus der Wohnung raus? Ja. Das glaube ich nicht. Unsere Beziehung geht jetzt fast, also 3 Jahre, anderthalb Jahre. Das glaube ich nicht. Doch, das können Sie glauben. Ja, du brauchst mich nicht zu siezen. Du glauben, Entschuldigung. Seit wann ist die jetzt raus? Ist die weg? Seit Donnerstag. Wegen des Pornofilms? Ja. Ich mach mal schon mein Ding hier kaputt. Das ist nicht wahr. Doch. Wo hast du den eigentlich hergehabt, den Pornofilm? Ja, also den hatte ich aus der Videothek. Den ich hier liegen hatte, den hatte ich mir mal überspielt. Das ist schon längere Zeit her. Mhm. Ich muss so sagen. Ich hatte den jetzt auch nicht, was weiß ich, jeden Tag geguckt oder so. Also Thorsten, ich habe selten etwas Kleinkarierteres gehört, als das, was ich gerade gehört habe. Ja, also sie sagt... In Köln würden wir sagen, Leven J, ein Pornofilm. Ja. Was ist denn das für eine verklemmte Tante, die du da hattest? Aber wirklich. Ja, ich weiß es nicht. Also, man lässt doch nicht einen Menschen fallen und gibt eine Liebe auf, nur weil der Junge, in diesem Fall der Freund, einen Pornofilm mal guckt. Sie meint halt, sie wird mir nicht reichen. Sie hat jetzt irgendwie die Gefühle, sie könnte mich nicht befriedigen und so weiter. Sie wäre halt nicht gut genug für mich, wenn ich mir solche Filme ansehe. Wie war denn euer Sexualleben? Sehr gut. Sehr gut? Ja. Mhm. Das heißt, das war für dich einfach nur so ein Nebenschmankerl mit dem Freund? Ja, eigentlich schon. Mhm. Ja, das verstehen einige Leute, einige Frauen eben überhaupt nicht. Wobei ich das auch nicht verstehen kann, dass man das nicht begreiflich machen kann, dass es überhaupt nichts zu bedeuten hat. Mhm. Ja. Hat sie dich denn, bevor sie dieses schlimme Werk in der Schublade fand, hat sie dich geliebt? Hast du das Gefühl gehabt? Ja, sicher. Und wo hat ist sie? Hat sie auf jeden Fall auch immer gesagt und die hat mir auch immer gezeigt, dass sie mich geliebt hat. Und wo ist sie jetzt hin? Die ist jetzt zu ihren Eltern gezogen, erstmal, vorläufig. Liebst du sie noch? Ja, auf jeden Fall. Sehr? Sehr, ja. Und würdest gerne mit ihr weiter zusammen sein? Ja, richtig. Thorsten, dann wasch diesem Mädchen doch wirklich mal den Kopf nach Strich und Faden. Und zwar mit der Überschrift, es kann nicht sein, dass man eine Liebe aufgibt, wegen einer solchen Geschichte. Das kann einfach nicht sein. Dann hat die dich nicht wirklich geliebt. Die kann ja sagen, sie findet das blöd, die kann dich ja kritisieren, kann ja alles drüber reden. Alles ist okay, aber zu gehen deshalb, das würde ich aber nicht so hinnehmen, wie du das mir jetzt hinzunehmen scheinst. Ja, also du bist auch sehr zurück, du wirkst auch so zurückhaltend. Ja. Du hast auch ein schlechtes Gewissen. Will ich schon mal, ja, ich finde das irgendwie ein bisschen peinlich. Thorsten, so, du kannst ein bisschen schlechtes Gewissen haben, dir kann es auch ein bisschen peinlich sein, aber du bist voll und ganz im Recht. Voll und ganz, also sage ich jetzt mit aller Entschiedenheit und aller Vehemenz, weil mich das richtig wütend macht, wenn ich sowas höre. Ja. Wann hast du denn versucht, irgendwie ein bisschen mit der darüber zu reden? Ja, oder? Die ließ sich gar nicht, ich weiß nicht, also wenn ich versucht habe, irgendwas darüber anzusprechen oder so, dann ist sie gleich aus dem Raum rausgelaufen. Hast du ihr ganz klar gesagt, hier Mädchen, du bist mein Ein und Alles, ich liebe dich wirklich, du bist die Nummer Eins in meinem Leben. Hast du alles gehört? Mindestens 1000 Mal. Aber wenn man so lange zusammen auch in einer Wohnung gelebt hat, dann kann man ja nicht so von heute auf morgen gehen. Ja. Die muss ja dann eigentlich richtig ausziehen demnächst, ne? Ja, richtig. Das steht also jetzt an. Ja. Die hat auch gesagt, sie wird sich jetzt eine Wohnung suchen und so weiter. Weil bei ihren Eltern möchte sie nicht lange wohnen. Ja. Hältst du es für möglich, dass du sie nochmal um ein Gespräch bittest? Wird sie sich darauf einlassen? Oder macht die jetzt so zu im Moment? Nee, sie wollte mich eigentlich morgen anrufen. Ob sie es macht. Vielleicht. Wenn sie es nicht macht, ruf du sie doch an. Und sei ganz freundlich zu ihr und super nett zu ihr. Und sag, sag zu ihr, komm, lass uns gemeinsam unsere Liebe retten. Mach ihr gar keine Vorwürfe. Es geht jetzt darum, dass ihr beide zusammen euer Leben wieder in den Griff bekommt. Und sag ihr, dass es dir so wichtig wäre, dass ihr euch zusammensetzt, in Ruhe redet miteinander. Und dann tut das und lasst euch ganz viel Zeit. Ja, aber das Problem ist, das haben wir schon gemacht. Mach es nochmal. Mein Gott, wenn einem ein Mensch wert ist, muss man es 10-mal machen. Das kannst du jetzt nicht einfach alles so geschehen lassen. Und versuche ihr wirklich auch irgendwie nahe zu bringen, dass es nichts mit deiner Liebe zu ihr zu tun hat. Und wenn sie es nun unbedingt nicht mehr will, dann kannst du ihr auch versprechen, dass du es nicht mehr machst. Obwohl ich es auch ein bisschen kleinkariert finde, aber okay, ist auch eine Konzession, kann man machen. Aber sie darf nicht alles gleich sie darf nicht die Flinte ins Korn werfen gleich. Sag ihr doch mal bitte, dass sie mich mal anrufen soll. Ja, sicher. Meinst du, sie wird das machen? Das kann gut sein, ja. Wenn sie durchkommt. Kennst du diese Sendung? Sie kennt diese Sendung, ja. Eins Live ist eigentlich unser Lieblingssender. Wir machen mal folgenden Vorschlag. Ich mache mal folgenden Vorschlag. Und wir machen folgendes. Wenn es passt, frag sie doch mal, ob sie Lust hat, mit mir zu reden. Übermorgen, wir gehen mal einen Tag dazwischen, übermorgen rufen wir dich nochmal an. Und dann kannst du uns sagen, ob sie das möchte. Und dann kannst du uns ihre Telefonnummer geben und ich unterhalte mich mit ihr in der Sendung. Ja, wollen wir es mal versuchen? Ja, das wäre super. Ja. Also wir rufen dich übermorgen an und dann sehen wir weiter. Gut. Ja? Alles klar. Wir werden das Kind schon schaukeln. Ja, genau. Tschüss, Thorsten. Alles klar, danke. Tschüss. Tina, 16 Jahre alt. Hallo? Ja, Tina, schönen guten Morgen. Hallo. Ja, guten Morgen. Ja. Mein Problem ist, ich habe Liebeskummer oder verliebt in meine beste Freundin. Ach, Tina. Du bist in die beste Freundin verliebt? Ja. Und hast wahrscheinlich auch einen Freund im Moment? Nein, habe ich nicht. Gott sei Dank. Hat sie einen Freund? Nee. Gott sei Dank. Sind schon mal die Grundgegebenheiten schon mal gut? Ja. Weiß die beste Freundin von ihrem Glück? Nee, das weiß sie noch nicht. Aber ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ob ich es ihr sagen soll oder ob ich es lieber lassen soll. Ich weiß es. Seit wann seid ihr denn beste Freundinnen? Seit einem Jahr. Und seit wann merkst du, dass du sie mehr als eine Freundin noch magst? Seit einem Monat ungefähr. Also ich weiß es nicht genau, aber ungefähr seit einem Monat. Und wie kam das? Wie hast du das Gefühl bemerkt? Ja, ich weiß nicht, wenn wir uns irgendwie getroffen haben oder so. Es war irgendwie immer aufregend, so Kribbeln im Bauch und so. Mhm. Halt. Ich meine, ich habe halt noch vorher noch nie irgendwas für eine Frau empfunden oder für eine Freundin oder so. Mhm. Also Erfahrungen mit Jungs und so sind gelaufen schon? Ja. Ja. Mhm. Habt ihr denn schon mal so ein bisschen geredet so über Bisexualität? Was für eine Meinung hat sie dazu? Ich weiß nicht, ich hab mich nicht getraut, sie darauf anzusprechen oder irgendetwas zu ihr zu sagen oder so. Hast du denn das Gefühl, ich meine, man überinterpretiert ja auch ein bisschen, wenn man selbst verliebt ist, hat sie vielleicht auch sehr starke Gefühle für dich? Kommen dir da so? Das kann man so schlecht sagen, weil sie ist halt meine beste Freundin, man redet halt so fast eigentlich über alles und so halt. Ja, aber es gibt ja schon mal doch so Anzeichen, das machen auch nicht beste Freundinnen miteinander. Ja. So Kleinigkeiten, wo man so denkt, na, da ist schon mehr. Ja, nee, ich weiß nicht, halt, das kommt irgendwie so, halt, wenn sie uns irgendwie treffen oder sie mich in den Arm nimmt oder so, halt, aber das ist halt, man weiß nicht, ob sie das, ich glaube, das ist eher so freundschaftlich meint. Du hast, dir geht's wahrscheinlich auch mal durch und durch, wenn du sie berührst, ne? Ja. Und du hast auch schon ganz verwegene Fantasien wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Und ihr seht euch jeden Tag. Bist, ja, du, schon, bist du schon eifersüchtig, wenn sie über Jungs mal redet und jemanden toll findet? Ja, ein bisschen, aber ja, schon irgendwie. Ja. Hast du nicht Angst? Ich meine, das kann ja jeden Tag passieren, dass sie sich in einen Jungen verknallt. Ja, deswegen, ja, ich weiß, deswegen rufe ich sie an, weil ich sie irgendwie mal darauf hinweisen Die möchte. Zeit drängt, bevor irgendwas anderes passiert. Ja, genau. Tina, du weißt wahrscheinlich jetzt, was ich jetzt sagen werde. Nee. Weißt du's? Nee. Ich hoffe, irgendwas Gutes. Ja, was sehr Gutes. Was sehr Gutes und was ganz Schlaues. du musst es ihr sagen. Ja, aber ich... Du musst es ihr sagen. Ja, das schon, aber wie und... Ich weiß es einfach nicht, ob ich... Du? Ich habe auch Angst davor, dass, wenn ich ihr das sage, dass irgendwie unsere Freundschaft dann kaputt gehen würde. Vielleicht. Ich glaube, dass die Gefahr nicht so ganz groß ist. Aber, diese Freundschaft geht auch kaputt, wenn du es nicht sagst, weil du das gar nicht lange aushältst. Ja, das stimmt. Weißt du? Und lieber die Wahrheit wissen, mit der Wahrheit leben, als mit Lügen träumen, ne? Ja. Also, wenn ihr so vertraut miteinander seid, kann man auch ganz offen sagen, hier, weißt du, dass ich dich einfach sehr lieb habe. Ja. Eigentlich verliebt in dich bin. Ja, ist mal schwierig. Ja, das ist halt irgendwie klappt. Ja, da rutscht einem das Herz in die Hose und so. Ja. Aber vielleicht reagiert sie ja gut. Und dann hast du das Glück auf Erden. Ja, das stimmt. Vielleicht reagiert sie erstmal zögerlich. Kann ja auch sein, dass sie erstmal sich damit vertraut machen. Möchte, ja. Ne, kann auch sein. Es muss ja nicht alles eine ganz klare Reaktion sein. Aber du hast es gesagt. Das ist wäre sehr mutig von dir. Ja. Das wird sie vielleicht auch beeindrucken, weil das ist ja nur wirklich mutig. Ja. Und du eröffnest dir und euch vielleicht eine Chance, dass ihr toll miteinander was erleben werdet demnächst. Ja, das stimmt. Also morgen ist Dienstag, ne? Ja. Dienstag könnte der Tag der Offenbarung werden. Ja. Sag mal, hört sie oder sieht sie diese Sendung manchmal? Also sie kennt sie, aber ob sie sie sieht, weiß ich nicht. Das wäre natürlich also der Knaller, ne? Wenn sie heute zufällig mal reingeschaltet hätte und sie dich an der Stimme erkannt hat. Ja. Naja, das ist halt auch ein Zufall jetzt. Das ist ein Zufall, ja, ich weiß nicht, ich gucke sie, also wir haben also so schon mal darüber geredet, über die Sendung, aber so zusammen angeguckt oder so haben wir noch nicht, halt, sie weiß, dass es die gibt. Also Tina, es muss ja nicht direkt unbedingt morgen sein, wenn man muss ja auch in der richtigen Atmosphäre sein und in der Stimmung. Genau. Aber ich würde sagen, diese Woche muss es noch geschehen. Okay. Ja? Ich werde mich dazu zwingen. Ja, toi, toi, toi. Dankeschön. Viel Glück. Okay. Tschüss. Tschüss. Domenico 20. Das war Domenico 20. Dann kommt jetzt der Heiko und Heiko ist 36. Hallo. Hallo. Ja. Ja. Heiko, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Dein Thema? Ich habe da ein Problem. Und zwar, ich gehe das öfteren fremd. Ja. Ich lebe 2 Jahre mit meiner Freundin zusammen. Wohnt ihr auch zusammen? Wir wohnen zusammen seit 2 Jahren, ja. Und hab 2 Kinder mit ihr. Mhm. Und hab aber noch ein Kind mit meiner aus der ersten Ehe. Mhm. Und du gehst deiner Freundin, mit der du 2 Jahre zusammen lebst und wohnst, regelmäßig fremd? Ja. Seit 2 Jahren auch? Auch schon seit 2 Jahren, ja. Auch schon vorher, mit meiner Ex-Frau auch schon. Aha. Du wohnst mit ihr 2 Jahre zusammen. Wie lange kennt ihr euch? Einfach über 2 Jahre. Ah ja. Und die, auch schon direkt in der ersten Zeit des Verliebtseins, des Zusammenseins, da auch schon? Ja. Und mit wem gehst du fremd? Mit einer Freundin von mir, also eine gute Bekannte, kann man mal sagen. Also so eine Sexbeziehung ist das? Ja, genau. Mhm. Und mit dieser Frau kann ich also Sachen machen, mit der ich mit meiner Freundin nicht machen könnte. Mhm. Ist das immer dieselbe Frau? Das ist eigentlich immer dieselbe, ja. Mhm. Ist diese andere Frau, mit der du da fremd gehst, ist die auch in einer festen Beziehung? Ja, sie ist auch verheiratet. Also das ist eine ganz geheime Geschichte, die da abläuft zwischen euch. Wie oft passiert das? Also ich versuche das immer hinzukriegen, so 2-3 Mal die Woche muss das schon sein. 2-3 Mal die Woche? Ja. Das ist aber hart. Ja. Und wo passiert das denn immer? Meistens bei ihr, da ist er auch unterwegs. Also ihr Mann. 2-3 Mal in der Woche? Ja. Und das seit über zwei Jahren? Über 2 Jahre schon, ja. Und vorher auch schon, mit der anderen? Mit meiner Ex-Frau. Also wir reden jetzt mal über die jetzige Beziehung, dann läuft das jetzt über 2 Jahre. Ja. Wie fühlst du dich dabei? Beschissen. Das glaube ich. Was machst du denn dann? Ja, da kann man eben, also mit dieser Frau kann ich eben meinen Sex mehr ausleben, als wie mit meiner jetzigen, also mit der ich jetzt zusammen bin. Warum bist du mit der jetzigen überhaupt zusammen? Ja, also eine feste Beziehung möchte ich mit dieser Frau, mit der ich jetzt fremdgehe, nicht eingehen. Mhm. Was hält dich denn an deiner jetzigen Freundin? Also ich liebe sie über alles. Du liebst sie über alles. Und gehst ihr 3 Mal in der Woche mit einer anderen Frau fremd. Ja. Na toll. Das ist nicht gut, ich weiß. Na toll. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich da machen soll. Wenn, angenommen, sie würde das rauskriegen. Ja, dann würde die Frau dich hoffentlich verdreschen, bis du nicht mehr I und A sagen kannst. Stimmt. Mhm. Und du riskierst ja auch nur ständig, jedes Mal, diese Beziehung, ne? Ja, und ich habe auch noch 2 Kinder von mit ihr, ne? Das wollen wir jetzt gar nicht also alles nur vor Augen halten. Ja, genau, das natürlich auch noch. Mhm. Also ihr seid im Prinzip eine Familie. Ja, genau. Mhm. Die Gefahr ist dir ja bewusst. Alles kann irgendwie mal rauskommen. Alles kommt irgendwann mal raus, ja. Aber das verdrängst du. Noch verdränge ich, also so wie es kann, würde ich es machen, ja. Warum gelingt es dir nicht einfach mal einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, jetzt, ich mache es nicht mehr, Schluss? Das glaube ich, kann ich nicht. Hast du denn überhaupt mal versucht? Ich habe es schon ein paar Mal versucht, ja. Wie lange hast du es ausgehalten? Eine Woche? Nein, 3 Wochen, nach einem Monat habe ich das ausgehalten, ja. Ein Monat? Ja. Mhm. Ja, dann stimmt aber mit der Sexualität gravierend etwas nicht zwischen dir und deiner Freundin, in einer festen Beziehung. Ja gut, aber mit dieser anderen Frau kann ich eben den Sex so ausleben, was meine jetzige nicht machen würde. Mhm. Gut, das ist mir schon einleuchtend, das hast du mir schon 3 Mal gesagt, dass das der Grund ist. Aber das ist keine Begründung, dass man so den Menschen, den man so liebt, so sehr hintergeht und so sehr verletzt. Stell dir doch mal bitte vor, Heiko, deine Freundin kriegt das raus. Was für eine ungeheure Demütigung und Verletzung das für die Frau ist. Ja, das stimmt. Ne? Du brauchst dich ja nur in ihre Rolle versetzen, wenn es umgekehrt so wäre. Ja, stimmt. Ich würde, glaube ich, auch aus der Haut schauen. Ja. Ja, das stimmt schon. Letztendlich ist das ein sehr feiges Verhalten, was du da an den Tag legst. Was soll ich denn jetzt mal deiner Meinung nach machen? Es gibt 2 Möglichkeiten. Ganz klar. Ich beende die Beziehung. Entweder die Sexbeziehung. Ja, oder ich verlasse meine jetzige. Genau so ist das. Genau so ist das. Das wäre der richtige, klare, straighte Weg. Alles andere ist Wischiwaschi, was du da machst. Ja, das ist schon richtig. Du biegst dir das Leben so zurecht, wie es dir angenehm ist, und du holst dir überall die Rosinen raus, ohne Rücksicht darauf, dass da auch noch andere Menschen im Spiel sind. Deine Frau, deine Kinder. Gibt es keine weiteren Ratschläge? Die beiden Möglichkeiten sind es. Mehr ist es nicht. Was soll ich jetzt machen? Weiß ich auch nicht. Das ist jetzt genau so ein Ding. Frag mich doch nicht so was Schwieriges. Das ist eine ungeheuer schwierige Frage. Aber letztendlich finde ich, dass du dich... Ich finde, als Romantiker, dass du dich für die Liebe entscheiden solltest und nicht für den Sex. Ja, gut. Das ist einleuchtend. Versuch es doch. Versuch es doch mal länger als ein... Du kannst ja immer noch sagen, wenn du nach einem Jahr, vielleicht ein Jahr, das machen würdest. Ja. Und dir dann klar ist, ich kann so nicht leben ohne diese sexuelle Befriedigung. Dann verlasse deine Frau. Deine jetzt pass mal auf. Jetzt angenommen, ich beende jetzt diese Beziehung. Mit dieser... Die Sexbeziehung. Genau. Mhm. Jetzt stelle ich nach einer Zeit fest, das klappt nicht so, wie ich mir das jetzt vorstelle. Mhm. Jetzt nehme ich mir angenommen sie wieder oder eine andere, mhm, verlasse meine jetzige Und hinterher stelle ich fest, das war es aber auch nicht gewesen. Dann habe ich alles verloren. Dann stimmt. Hast du alles verloren, ja. Und es würde dir recht geschehen, dass du jetzt schon bald alles verlierst. Ja. Ja, aber so ist das Leben. Das musst du halt riskieren. Ja, klar. Ne, im Moment, du bist ja absoluter Egoist. Ein absoluter Egoist, wie du jetzt lebst. Ich möchte aber nicht alles auf eine Karte setzen. Manchmal muss man im Leben alles auf eine Karte setzen. Und jetzt wäre vielleicht der richtige Weg, alles auf eine Karte zu setzen, nämlich auf die Karte deine Freundin, deine Liebe. Soll ich beichten oder soll ich stillschweigen? Nein, sage es ihr. Also ich bin ja immer für Ehrlichkeit, aber sage ihr dieses bitte nicht. Das ist so schlimm für die Frau. Du hast so viel Scheiße gebaut, mach es gut, indem du dich jetzt ordentlich der Frau gegenüber verhältst. Und die andere? Von der kannst du dich verabschieden. Genau. Versuch's mal. Gut. Heiko. Danke dir. In diesem Sinne, tschüss. Okay, bis dann, tschüss. Und Ralf haben wir noch, 36. Ja, hallo Domian. Ja, Ralf. Lange nicht durchgekommen. Lange nichts gehört voneinander. Top-Sendung, muss ich sagen. Ja. Und ich wollte eigentlich mal drüber reden, ich habe vor 3 Wochen einen Anruf gekriegt. Ich muss dazu sagen, ich wohne jetzt in Thüringen, habe früher in Rostock gewohnt, dort gelernt und so weiter. Und da fragte mich ein junges Mädchen am Telefon, ob ich früher Koch gelernt habe und so weiter. Und ich sage, ja, worum geht's überhaupt und so. Ja, sie hat den Namen von ihrer Mutter und sie sucht ihren Vater. Und da war ich natürlich erstmal ein bisschen perplex, weil ich mich an so eine Situation nicht erinnern kann. Ich meine, dass ich früher keine Leuchte war, sagen wir mal so, das ist mir auch klar, aber... Ich habe 18 Jahre von meiner Tochter nichts gewusst, wenn es meine Tochter ist. Und ich habe jetzt Angst, dass hier bei mir zu Hause alles zerstört wird. Ne? Ich habe jetzt eine Familie mit 2 Kindern, ich habe ein Häuschen hier. Und hältst du das denn für möglich, dass es deine Tochter ist? Es könnte sein. Hast du sie näher befragt, wo die Mutter gelebt hat, was sie gemacht hat? Ich habe mir sogar die Telefonnummer von der Mutter gegeben lassen. Und mit dem Namen kannst du auch nichts anfangen? Mit dem Namen von der Mutter kann ich gar nichts anfangen. Wie viele Frauen hattest du da eigentlich schon in deinem Leben? Ja, das waren früher, waren es einige, da war. Also es könnte durchaus sein, dass da welche bei sind, die du gar nicht mehr kennst heute. Ja, natürlich. Und du hast auch immer schön fleißig ungeschützten Geschlechtsverkehr? Sodass es auch hätte passieren können? Ja, damals hat man noch nicht so dran gedacht, in der Zeit. Nee, im Ernst? Ja, gut, okay, ja klar. Da war es kein Problem. Und ich bin Koch vom Beruf und die ist Kellnerin und wir waren immer so eine Truppe und wir hatten auch eine Diskothek, wo wir uns alle getroffen haben. Und sag mal, Ralf, wieso würde dein jetziges Leben dadurch zerstört? Das könnte deine jetzige Frau dir doch nicht übel nehmen. Nee, um Gottes Willen. Das war die allererste, mit der ich drüber geredet habe, ne? Bloß, sie baut jetzt auch irgendwie so ein Wall auf. Wir reden zwar drüber, aber ich merke, wenn das auf das Thema kommt, dass sie Angst hat, es hängt das Haus dran, es hängt das dran. Ich habe keine Ahnung, ob die irgendwie finanzielle Interessen hat nach so langer Zeit, ob die überhaupt was von mir erwarten kann. Ob die jetzt rückwirkend oder so, ja. Das ist ja nicht so, dass ich im Geld schwimme, ne? Also ich habe da rechtlich überhaupt keine Ahnung, vor allen Dingen ist es ja noch komplizierter, das stammt ja aus der Zeit der ehemaligen DDR. Ja. Ob da rückwirkend, ich glaube das nicht, aber dann würde ich mir an der Stelle einfach mal kundig machen, meine Rechtsberatung. Also ich habe... Wenn es jetzt nur um die finanziellen, das heißt nur, wenn das die Ängste sind. Ich weiß nicht, was da für ein Rattenschwanz hinterherkommt. Ich habe jetzt 2 Mädchen, das sind meine Kinder. Verstehst du, das ist meins. Also ich merke auch, dass es um materielle Dinge geht, die am meisten ängstigen. Nicht darum, dass da plötzlich dann eine Tochter ist und deine Frau eifersüchtig wird oder irgend sowas. Nee, das glaube ich nicht, dass da meine Frau eifersüchtig wird. Ich habe nicht nur die Tochter. In der Zwischenzeit habe ich ja erfahren, dass ich schon Opa bin, ne? Ach, das auch. Im zarten Alter von 36. Also unsere Sendung geht. Du kannst halt gut lachen auf dem Bildschirm. Unsere Sendezeit geht gleich vorbei. Ist ja noch gar nicht mehr geklärt, ob dieses Mädchen deine Tochter ist. Lass dich bitte ganz schnell rechts beraten. Deine Rechtsberatung, die man kostenfrei auch in Anspruch nehmen kann. Ihr müsst jetzt Schluss machen. Ich wünsche, dass du da gut rauskommst und gut durchkommst. Mach's gut. Tschüss, Ralf. Leo Scholten war in der Technik und morgen heißt unser Thema Liebe macht blind, 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis dahin, ciao.